So, wir sind bei der sechsten Stufe, bei dem sechsten Schritt auf den Wege nach Samadhi. Und wir erleben, mindestens theoretisch, wir erleben, Ruhe und Entspannung und Klarheit. Und der Geist ist sehr fein geworden und wir fühlen uns wohl. Und deswegen wir können die unangenehmen Empfindungen tolerieren. So können wir lange sitzen, ohne Probleme. Und nach der Yogacara-Lehre, das ist der Zustand, in dem man auch Shamatha und Vipassana verbinden kann, damit man zu Samadhi gelangt. Und wie wir wissen sollen, die nördliche Tradition, besonders also Zen oder Chan oder tibetanische Tradition, Dzogchen, Mahamudra und so weiter, die betonen nicht besonders, das heißt nicht, dass es wertvoll ist, dass es sich nicht lohnt, sich damit zu beschäftigen, aber sie betonen nicht die Versenkungen, die man Reihe nach in der Theravada-Tradition lernen soll, wenn man also so zum Beispiel in Burma Kamatana Acharya, Meditationmeister werden möchte. Und das ist natürlich diese starke Shamatha ist beste Grundlage für Vipassana. Aber in der südlichen Tradition meistens, man trennt Shamatha und Vipassana. Es wird erklärt, so die Kommentare, dass Shamatha ist so wie Vipassana ist so wie Kampf. Und der Kämpfer muss sich ausruhen, sonst kann er nicht weiter kämpfen. Dann geht er in Shamatha, so wie in früheren Zeiten. Eine Stadt hatte die Stadtmauer und wenn feindliche Armee hat angegriffen, dann haben sie verteidigt natürlich und auf die Gegner dann heiße Öl und Steine und so weiter geworfen. Und dann, wenn sie geklettert haben, mit den Schwertern verteidigt. Und wenn sie müde waren, dann gab es, Sie können noch sehen, in den alten Städten, in China, auch in Europa, gibt es sogenannte Tourette, kleinen Turm, wo sie sich ausruhen könnten während der Schlacht. Und wenn sie wieder so Stärke gewonnen haben, etwas schnell gegessen und so weiter, dann gehen sie weiter zu kämpfen. Und in den Kommentaren wird geschrieben, genauso, der Yogi kämpft, indem er Vipassana übt und wenn er müde ist in der Betrachtung von Vergänglichkeit, er zieht sich zurück zu diesem Tourette heißt das auf Französisch. Und dann er macht Ruhe. Und dann geht er wieder zu dem Kampf. Deswegen, man hat immer Tendenz, Shamatha und Vipassana zu trennen. Und man auch sagt, dass man Wenn man Shamatha übt, man geht aus Shamatha, aus Versenkung. Shamatha wird erklärt aus die 8 Vertiefungen, ne? 6, also 4 Vertiefungen in den feinen Formen und 4 Vertiefungen in formlose Objekte, wenn Sie richtig diese Abhidharma-Tradition lernen. Sie müssen das alles meistern, bevor man in Vipassana geht. Und wenn man in Versenkung hat, man geht aus Versenkung raus und übt man dann Shamatha. Vipassana. Dankeschön. So wird erklärt. In Dhammapada finden Sie einen berühmten Vers: Nati Jhanam Apanyasa, Nati Panya Ajhanasa, Yasa Panya Cha Jhanam Cha, So Nibbanasa Santike. Es gibt kein Jhana ohne Weisheit, es gibt keine Weisheit ohne Jhana. Wer hat beides, der ist in der Nähe von Nirvana. Und in die Kommentare sagen, dass es bedeutet, dass man die echte Jhana ist dann mit überweltlichen Objekten. Das heißt Sunyata, Animita, Apanihita. Leerheit, Zeichenlosigkeit und natürlich Wunschlosigkeit. Diese drei sind die drei Tore zu Nirvana. Das ist genau auch in allen Schulen von Buddhismus genauso erklärt. Aber in den Kommentaren von Theravada wird geschrieben, dass diese Jhana mit Weisheit, streng gesagt, ist nur, wenn das Objekt überweltliche Objekt ist, also Nirvana. Wenn Sie etwas von Mahayana verstehen möchten, und hier sind wir in einem Zentrum, das eigentlich besonders Mahayana propagiert, dann die Lage ist anderes in der Mahayana-Tradition. Man übt immer, sogar schon in den Erklärungen von dem Weg zu Arahat, man übt Shamatha und Vipassana zusammen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. So ist die Tradition. Und wie man übt, habe ich erklärt, das ist sehr wichtig. Je nach dem Bedürfnis, man beschäftigt sich in der Yogacara-Tradition und Zen und in gewissem Sinne Tantra auch, ist basiert auf Yogacara-Tradition. Also Meditation ist, alles geschieht in dem Geist. Meditation ist von Geistobjekten, weil die 5 Sinnen können sich nicht konzentrieren. Sie müssen nur die 6. Bewusstsein kann sich konzentrieren. Geistliche Bewusstsein. Und auch unterscheiden kann nur 6. Bewusstsein. Deswegen, alles spiegelt sich in dem Geist. Nach dem Sinne auch von Theravada, erste Verse von Dhammapada. Mano Pubagama Dhamma, Mano Seta, Mano Maya. Alles spielt sich in dem Geist. Geist enthält alles. Sehr wichtig zu verstehen, das ist im Einklang mit auch mit Theravada. Sie finden viele, viele Zitaten in Theravada. Chitena niyate loko, chitena parikasati, chitasa eka dhammasa, sabbe dhamma vasam anvagu. Alles ist unter Kontrolle von dem Geist. von einer Dharma und das heißt Geist. Alles ist im Geist. Und Yogacara eben erklärt das. Und wenn man Mahayana verstehen möchte, das ist auch Hauptprinzip von Mahayana. Alles, was wir erfahren, spiegelt sich im Geist. Und welcher Geist? Das heißt Grundgeist. Dieser Grundgeist heißt Alaya, indem wir uns in der Welt befinden, wir haben Alaya. Nach der buddhistischen Lehre, Alaya ist dieselbe Bedeutung wie Bhavanga in Theravada. Es ist die Grundlage von allen Geistesprozessen. Und diese Grundlage enthält alle Informationen, die in dem Geiste sind, in dem Sinne von Samen. Und wir reagieren, wir denken, wir machen alles nach im Sinne von diesen Samen, das wir im Bewusstsein haben. Ich erkläre klein bisschen Einleitung zu Yogacara, in dem viele von uns sich mit Mahayana beschäftigen, mit Zen, Dzogchen, wenn man verstehen möchte, das ist sehr wichtig. Egal, in Madhyamika-Tradition, was eigentlich die Grundlage für Mahayana ist, man glaubt, dass es nicht wirklich existiert, indem alles leer ist. In der Yogacara-Tradition, um die Leerheit zu verstehen, muss man die Grundlage für Leerheit haben. Und das ist der Geist. Ob dieser Geist wirklich existiert oder nicht wirklich existiert, das ist eine andere Frage, philosophische Frage. Wir brauchen uns damit nicht zu beschäftigen. Später, Sie können selbst studieren. Auf jeden Fall, es ist sehr wichtig zu verstehen, wenn man in der Lage von Klarheit und Entspannung ist, dann kann man richtig Shamatha und Vipassana kombinieren. Man braucht nicht sozusagen warten, bis man unmittelbar Nirvana als Objekt erfahren hat. Man kann gleich kombinieren, in dem Sinne, wenn der Geist hat Tendenz zu senken, dann braucht man Bilder, die man unterscheidet. Und das sind geistige Bilder. Wenn aber der Geist ist aufgeregt, wenn der Geist keine Ruhe findet, dann braucht man bei demselben Bild zu bleiben. Also in Meditation ist Meditation nach der Yogacara-Lehre bloß immer Geistesbilder, entweder differenzierte in Vipassana und nicht differenzierte in Shamatha. Das ist der Unterschied. Und man kann ändern. Aber Voraussetzung ist, dass man in dem Zustand von Entspannung, Ruhe und Klarheit sich befindet. Und wir haben wir zu diesem Zustand erreicht, haben wir erklärt, und muss man immer im Geiste das wiederholen, nachdenken. Wenn man fängt an zu meditieren, indem der Geist, genauso sagt Yogacara, unser Geist ist nur unsere Gewohnheit. Weil der Geist selbst hat keinen Inhalt. Der Inhalt kommt durch Alaya. Und Alaya hat schon diese Grundgeistesfaktoren. Sonst es kann nicht fließen. Und Alaya auch fließt. Und warum fließt es? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Was heißt Alaya? Von dem Sanskrit-Wort Li, was heißt kleben? Wir kleben an Körper, wir kleben an die Welt. Deswegen, der Geist hat eine Bleibe, so wie Himalaya. Hima heißt Schnee, Alaya heißt Bleibe, der Schnee. Wenn wir in Samsara sind, unser Geist hat auch eine Bleibe. Der Buddha hat keine Bleibe. Auf Wiedersehen, Nirvana. Auf Wiedersehen, Samsara. Guten Tag, Nirvana. Keine Bleibe. Wir haben Bleibe, deswegen wir erleben Leiden von Vergänglichkeit. Also Verständnis von Leiden nach den Mahayana-Schriften, zum Beispiel Nirvana-Sutra, ist Verständnis, dass Leiden ist kein wirkliches Leiden. Warum? Eben darum, dass diese Nichtwissen ist nicht wahr. Wenn Nichtwissen wahr wäre, dann wie können wir uns Gottes Himmel befreien? Ist unmöglich natürlich. Na, das ist andere Perspektive, das natürlich auch sehr nützlich kann sein, aber das ist auch nur Perspektive, nur Technik. Damit man umso schneller loslassen kann. Das heißt nicht, dass es in Widerspruch mit Untersuchung von Vergänglichkeit und Erleben der Vergänglichkeit ist. Aber indem man akzeptiert, dass alles, was wir erleben, sind Bilder des Geistes, das macht vollkommen Sinn. Die Bilder des Geistes sind unsere Konzepte und unsere Konzepte sind unsere Karma. Indem wir andere Karma haben, wir haben andere Konzepte. Und wir Wesen, wir anhaften nicht an Realität. An Realität kann man nicht anhaften. Wir anhaften an Konzepte. Das ist sehr schwer zu verstehen. Deswegen, von der Perspektive von transzendentaler Weisheit, von Yogacara, die transzendentale Weisheit erläutert auf Grundlage des Geistes, dann sozusagen diese alles, was wir erleben, ist schon in Leerheit. Jetzt hängt davon ab, welche Techniken man benutzt, um es zu erleben und unmittelbar. In diesem Zustand zu bleiben. Und es ist Zustand von eben von Klarheit und Entspannung. Und dieser Zustand von Klarheit und Entspannung, wir sind dort gelandet, aber es ist noch nicht perfekt. Aber in diesem Zustand, wir können dann aber diese Erscheinungen als in Leerheit die entstehen und in Leerheit wieder vergehen. Am Anfang waren sie nicht da und sie erscheinen und gehen, erscheinen und gehen. Deswegen diese Leerheit, Konzept von Leerheit und Konzept von Vergänglichkeit sind nicht in Widerspruch, sondern sie machen eine Ganze. Das habe ich heute bei Interview und diese Ganze heißt Tathata. Und der Buddha ist einer, der Tathagata, Tathagata. Er kommt in Soheit und er geht in Soheit. Deswegen wir rezitieren Herzsutra. Das drückt diesen Zustand aus, nichts anderes. Alles kommt in Soheit und geht in Soheit. Und Soheit ist die einzige Wahrheit. Die vier edle Wahrheiten, die fünf Aggregate und so weiter, das sind nur Mittel, um die Leerheit zu unmittelbar zu erfahren. So haben wir klein bisschen Perspektive mit Yogacara Hintergrund, was nur nützlich sein könnte. Und natürlich Yogacara kann man lebenslang studieren und man findet immer die Kenntnisse mangelhaft, weil es gibt so viele, besonders auf Chinesisch, so viele Kommentare, so viele Erklärungen. Aber es ist nicht natürlich im Widerspruch mit den Schriften und eigentlich viele, viele Sachen kann man lernen, die nicht im Widerspruch mit den Schriften, weil die Schriften auch sehen die Dinge von vielen, vielen Perspektiven. Und jetzt unser Text ist auch sehr interessant, weil es sieht die Meditation an Überatmen auch von anderer Perspektive, dieselben Übungen, die man sieht auch in der Sutra. Ende ist ein bisschen anderes, aber es erklärt selbe Prozess. Meditation über Geistesobjekte ist Meditation von Befreiung. Weil es die Geistesobjekte enthalten alles. Die Geistesobjekte enthalten alles. Fünf Aggregate und so weiter. Bedingte Entstehung, vier edle Wahrheiten. Das haben sie als Hintergrund zu den 16 Übungen in ihrem Text. Bitte lesen Sie mit Verständnis. Wenn man diese Objekte, Weisheitsobjekte, in der Theravada-Tradition heißt es Jnata Parinya. Wenn man Vipassana üben möchte, man muss erst die Objekte der Weisheit meistern. In Theravada macht man durch eigene Erfahrung, in Mahayana kann man auch intellektuell sich damit befassen. Man muss unbedingt auch das in Meditation erleben, weil das sind Objekte, die Sinn machen. Und die Erfahrung von Leerheit klar machen, von der Hinsicht von transzendentaler Weisheit. Transzendentale Weisheit ist Mahayana. Und Mahayana lehrt, dass man den Prozess von Befreiung von Ende verstehen kann. Das ist von Perspektive von Wirkung und man kann es verstehen auch von, wie Theravada, von Perspektive von Ursache. Ursache und Wirkung, wie ich gesagt habe, kann man nicht trennen. Wenn man trennt, das ist Vikalpa. Und Nirvana kann nicht mit Vikalpa verbunden sein. Nirvana ist eben ohne Vikalpa. Das heißt unterscheidende Denken. Naja, aber damit man dazu kommt, muss man richtig unterscheiden. Das ist ja klar. Ohne richtig zu unterscheiden, kommt man nie zu Nirvana, nie zu Soheit. Das heißt nicht, dass wenn man über Leerheit meditiert, man erfährt nicht das Leiden von Vergangenheit. Natürlich wird es da sein, aber anderes, andere Perspektive. Welche Perspektive? Erscheinung des Geistes. Erscheinung von welchem Geist? Von Alaya-Geist. Dann natürlich die Perspektive der Praxis wird ein bisschen anderes, aber das heißt nicht, dass es unbedingt ein Widerspruch ist. So, dann jetzt kommen wir wieder zu den 9 Stufen von Shamatha. In denen wir haben verstanden, dann diese 9 Stufen von Shamatha ist Notwendigkeit, wenn man die Jhanas üben möchte, und es ist auch Notwendigkeit, wenn man Zen oder Dzogchen oder Mahamudra üben möchte, wenn der Geist nicht die Fähigkeit hat, sich gleichmäßig auf das Objekt im Zustand von Klarheit und Entspannung legen, dann wird man wohl nicht in diese tiefe Zustände von Einsicht kommen können. Egal, welche Meditation man übt. So in Zen zum Beispiel, der 6. Patriarch sagt, ich lehre nicht 8 Befreiungen. 8 Befreiungen sind natürlich Meisterschaft von Dhyanas, aber das sagt er nicht, selbst nicht geübt hat oder er nicht empfiehlt zu üben, aber es wird nicht betont. Aber was betont wird, ist Samadhi. Und wie man zu Samadhi, damit man Samadhi richtig versteht, so in China und Tibet werden diese 9 Stufen gelehrt. Jhana zu erreichen, ist nicht schwer. Wenn man sich Mühe gibt, ist nicht schwer. Aber Jhana zu meistern, ist sehr, sehr schwer. Nach den Büchern, echte Jhana, diese ganze Kosmologie im Buddhismus ist in der Sinne von anderen Sphären des Kosmos, sind Sphären von Geist in verschiedenen Stufen von Vertiefung und in verschiedenen Stufen von Bewusstsein, das durch 5 Sinnen noch beeinflusst ist. So ist die buddhistische Kosmologie. Und die Jhanas, dann so wie die Himmel, haben verschiedene Stufen. Die sind Stufen von Meisterschaft von Jhana. Und hohe Meisterschaft zu erreichen, ist sehr schwer. Besonders heutzutage, wenn es kaum diese weniger und weniger von den Einsiedlern gibt, die tichtig, ohne Unterbrechung üben. Früher gab es so viele. Da Das aber heißt nicht, dass man nicht Jhana benutzen kann für Vipassana und damit sich befreit. Aber diese tiefe Jhana, so wie früher die Mönche geübt haben, heutzutage sehr schwer zu erreichen. Und in den Theravada-Ländern, ich habe selbst Erfahrung, in Sri Lanka zum Beispiel, viele Leute glauben, dass heutzutage niemand kann Jhana erreichen, weil es steht in den Büchern, wenn man in Jhana ist, hört man keine Geräusche, spürt man nicht den Körper. Und sie denken, das ist heutzutage unmöglich. Aber wenn man den Körper spürt und auch Gehirsche hört, das heißt nicht, dass man nicht in Jhana ist. Man ist in Jhana, aber es ist nicht so tief. Auf jeden Fall, auch wenn man in Jhana ist, dann kommen die Schwankungen des Geistes. Die kommen noch. Aber sie werden immer geringer und geringer und geringer, wenn man diese Samadhi gemeistert hat. Und das ist genau Ziel in Zen, besonders in der tibetanischen Tradition, Samadhi zu meistern, und dann kommt man kann die feinere Energien im Körper erforschen und meistern auch. Und das ist der Weg vom Bodhisattva, der Arahat braucht es nicht zu machen. Und jetzt gehen wir zu noch feineren Zuständen. Wir haben schon Zustand von Entspannung, Ruhe, Klarheit erreicht. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Aber die winzigen Schwankungen des Geistes sind noch da. Und wir wissen, wie wir damit umgehen. Das haben wir gelernt. Was passiert, wenn der Geist hat winzige Tendenz zu senken, wenn man verliert die Klarheit des Objektes, was macht man? Man muss Wille anwenden, nicht wahr? Wille heißt, man muss Vitarga anwenden, das ist die Kraft des Geistes, dass das Geist zu dem Objekt bringt. Nach der Abhidharma-Lehre sogar schlägt an das Objekt. Sie werden das spüren, wenn Sie Jhana erreichen. Im ersten Jhana wird es ungemütlich, deswegen kann man höher gehen. Aber erst ist man völlig abhängig von dieser Kraft, dass immer den Geist zu dem Objekt lenkt, und dadurch kann man das Objekt verstehen im Sinne von wahren Eigenschaften und von gemeinsamen Eigenschaften, was eben Vergänglichkeit ist. Im Sinne von Mahayana, Leerheit. So, wir machen Fortschritte, aber der Geist ist, wir haben Jhana erreicht, wenn man sechste diese Entspannung und Klarheit hat, dann es passiert, dass man auch Einspitzigkeit des Geistes gewisse Zeit üben kann, dann der Geist und Objekt schmelzen zusammen, und das ist Dhyana. Das ist nicht schwer zu erreichen. Aber die Schwankungen völlig zu beseitigen, das ist sehr schwer. Das ist nicht leicht. Egal, ob man Zen übt, ob man Theravada übt, ob man die tibetanische Disziplinen übt, das ist nicht leicht. Deswegen diese 9 Stufen von Shamatha erklären, nicht Jhana erklären, Samadhi. Und Samadhi heißt die Fähigkeit des Geistes, richtig, das heißt gesammelt und gleichgemäß auf das Objekt legen. Das ist Samadhi. Wenn der Geist gesammelt, nicht zerstreut, gleichmäßig, indem die positive Qualitäten des Geistes sind völlig ausgeglichen, dann man kann mit dem Objekt schmelzen. Das muss man erleben. Wenn man das erlebt, dann bleibt man in Zustand von vollkommener Reinheit. In diesem Zustand gibt es kein Leiden, keine Störungen. Aber wenn man aus diesem Zustand rausgeht, dann wieder wird es Störungen geben, weil der Geist ist unsere Gewohnheit und diese Samen hat man nicht entwurzelt, die bleiben da. Die sind unterdrückt, wenn man in Dhyana ist, aber die kommen wieder raus, wenn man aus der Dhyana ausgetreten hat. Aber wenn man diese Erfahrung hat, das ist sehr, sehr tiefe Erfahrung und man kann es nicht vergessen. Mal, wenn man Dhyana erreicht hat, man kann sich zu jeder Zeit erinnern und es kommt wieder gleichzeitig, wenn man sich erinnert. Deswegen ist es sehr starke Karma, so wie wenn man Objekt der Erfreiung erfahren hat, man kann es nicht vergessen, unmöglich. Starke negative Karma kann man auch nicht vergessen, wenn man jemanden getötet hat, kann man nicht vergessen. Wenn man Jhana erreicht hat oder direkte Einblick von Objekt der Befreiung, man kann auch nicht vergessen, weil es sehr, sehr starke Eindruck macht. Und unser Geist sind nur diese Eindrücke. Und das sind die Samen. Die Samen erzeugen Bilder. In diesem Sinne, der Geist enthält alle Dharmas. Und wir fühlen uns so wohl, wir sind in Entspannung, in Klarheit, aber es gibt immer Spannungen. Das ist nicht Spannungen, Schwankungen. Dann, wie kann man zu reiner Samadhi kommen? Indem man arbeitet in dem Sinne, dass der Geist hat immer gleichmäßige Anstrengung, gleichmäßige Fähigkeit, das ist in Sanskrit, in Yoga auch, gibt es ein besonderes Wort dafür. So entwickelt waren die Geister von den Yogis, sie haben technische Worte von alles, das heißt Abhoga und Anabhoga. Der Geist ist schon im Zustand von Klarheit, ist im Zustand von Entspannung, aber seine Anwendung von Energie ist noch nicht regelmäßig. Deswegen es gibt noch winzige Schwankungen. So tief haben sie, die Yogis, nachgedacht. Und alles hat technische Worte. Abhoga, Anabhoga. Sie finden auch in den Kommentaren zu Patanjali Yoga Sutra, Vachaspati Mishra und so weiter, klare Definition Abhoga, Anabhoga. Es lohnt sich manchmal Sanskrit zu lernen. Abhoga von Bhuj. Bhuj heißt biegen. Biegen. Damit man zu dem Objekt geht, mit dem Geiste, man muss den Geist biegen. Und Bhoga heißt auch genießen. Biegen den Geist. Damit man etwas genießen kann, man muss den Geist biegen, nicht wahr? Und um den Geist zu biegen, entweder, wenn es Schwankungen in dem Geist gibt, entweder man benutzt zu viel Energie oder zu wenig Energie. Wenn es zu viel Energie ist, das heißt Abhoga. Wenn es zu wenig Energie, das heißt Anabhoga. Deswegen, diese winzigen Schwankungen sind noch da, aber noch nicht gerade Linie. Das erlebt man auch in Jhana. Dann Abhoga, Anabhoga. Und was, wie reagiert man? Wieder dasselbe, aber auf feinere Ebene. Wenn der Geist hat klein winzige Tendenz zu Aufregung, geht ein bisschen nach hoch, dann was macht man? Loslassen. Upekkha. Upekkha kommt nie alleine, muss da Konzentration sein, muss da noch klarere Prashabdi, Klarheit sein. Und das kommt, indem man noch mehr mit mehr Klarheit das Objekt untersucht, nicht wahr? Und wenn der Geist sich aufregt, dann natürlich loslassen. Wenn der Geist sinkt, dann natürlich heben. Es sinkt, weil nicht genug Energie. Dann Wille. Wille kommt auch nicht alleine, man muss untersuchen. Nicht wahr? Und Aufgeregtheit auch kommt nicht alleine. Wenn Aufgeregtheit da ist, muss man was machen? Loslassen. Upekkha. Upekkha kommt nicht alleine. Upekkha kommt noch mit Konzentration natürlich, weil man kann nicht Upekkha üben ohne Konzentration. Aber hier ist Konzentration schon Nähe zu dem Gipfel, Nähe zur Perfektion. Und was passiert, wenn der Geist so mit so feinerem Gefühl, mit so feinerem Verständnis arbeitet? Wissensklarheit, was passiert, dann die Anstrengung des Geistes wird gleich. Das heißt Vyupashamayati, siebte Ebene. Das heißt sehr, sehr beruht, sehr, sehr Shamayati, sehr, sehr beruht. Perfekte Ruhe. Perfekte Ruhe ist, wenn die Anstrengung des Geistes, sich zu dem Objekt biegen, ändert sich nicht. immer selbe. Deswegen, es fehlt, was ist ideal dann? Es fehlt zu welchem Zustand? Spontane Aufmerksamkeit. Man braucht überhaupt keine Mühe. Spontane Aufmerksamkeit. Wenn man hat die Fähigkeit, so mit dem Geiste arbeiten, dass er keine besondere Anstrengung machen muss, damit er nicht senkt oder damit er nicht aufgeregt ist, dann die Energie des Geistes ist gleich. Nicht wahr? Wenn Energie des Geistes ist gleich, dann der Geist wird sehr, sehr extrem beruht. Wenn der Geist ist extrem beruht und bleibt in diesem Zustand, wird es Einspitzigkeit. Ekoti karoti. Das ist wahre Einspitzigkeit des Geistes. Ohne Anstrengung. Wenn in Einspitzigkeit des Geistes Anstrengung ist, das ist noch nicht Anspitzigkeit, die zu in strengen Sinne zu Samadhi führt. Nein. Einspitzigkeit des Geistes, das zu Samadhi führt, ist nur aufgrund von spontaner Aufmerksamkeit. Und das muss dann Gewohnheit sein. Diese Einspitzigkeit des Geistes muss zur Gewohnheit werden, damit man zu diesem Zustand von Samadhi, von Perfektion, von Spontaneität gelangen kann. So, die nördliche Tradition betont nicht die Jhanas. Die Jhanas kann man natürlich meistern, aber Reinheit von Samadhi. In dieser Reinheit von Samadhi, diese Manasikara, es gibt keinen Geist, keinen Geistesprozess ohne Manasikara, ohne Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit heißt wörtlich in Sanskrit, auch in Chinesisch, machen Objekt im Geiste. Das ist Aufmerksamkeit. Manasikara. Wenn man macht Objekt im Geistes, die Voraussetzung ist, dass man auf das Objekt aufmerksam ist, nicht wahr? Wenn ich nicht auf das Objekt aufmerksam bin, ich werde das nicht im Geiste machen. Nach der Lehre von Abhidharma, der Buddha braucht keine Aufmerksamkeit. Weil er hat immer spontane Aufmerksamkeit. Er ist immer im Zustand von Samadhi, ohne Anstrengung. Dann sein Geist nur so wie Spiegel reflektiert, was da ist und wie es ist. Dann er braucht auch nicht so Yogacara Abhidharma, damit man sich familiär mit dem Wege macht, muss man den Geist von Vollkommenheit von Buddha gut verstehen. Und was ist das für ein Geist? Er untersucht nicht, weil er alles nur reflektiert, wie es wirklich ist. So, wir kommen zu Samadhi. In der Theravada-Tradition, wir wissen in Abhidhamma, Samadhi heißt die 8 Vertiefungen. In der Mahayana-Tradition, in Zen, in Dzogchen und so wird es ein bisschen anderes erklärt. Aufgrund eben von diesen 9 Stufen von Shamatha. Dann die 9 Stufen von Shamatha zu meistern ist ein sehr langer Weg. Es ist gar nicht so leicht. Diese Versenkungen sind ein Mittel dafür, die helfen, aber es ist noch nicht Zustand von perfekten Samadhi. Man übt weiter und weiter und weiter, bis man die Fähigkeit erwirbt, von spontaner Aufmerksamkeit, ohne Anstrengung. Wenn man Zen verstehen möchte, das ist sehr wichtig. Dann Samadhi, 9. Stufe, dann der Geist bleibt in dem Zustand von völliger Aufgeglichenheit von allen positiven Faktoren. Völlig ausgeglichen. Und was passiert dann? Man nur reflektiert, so wie im Spiegel, wie die Sachen sind. Das heißt nicht, dass man nicht erkennt, das ist der Michael und so weiter. Aber ohne daran zu denken, dass Michael hat irgendwelche Charakteristik, das steht, nicht steht. Na gut, dann wir haben die 9 Stufen. Jetzt, um diese 9 Stufen zu verstehen, gibt es viele, viele Mittel, die Yogacara anwendet. Die 6 Kräfte und die 5 Fehler und so weiter. Vielleicht erkläre ich ein bisschen. Was sind die 6 Kräfte, die man meistern muss, damit man in diesem spontanen Zustand bleibt? Erste Kraft ist was? Kraft von Weisheit von Hören und Weisheit von Nachdenken. Wenn man sie nicht hat, wird man sich nicht, wie ich gesagt habe, Mühe geben. Wenn man sie hat, dann was kommt? Die Kraft von, wir haben gesagt, von Sati, Sati Bala. Warum? Weil man weiß, was günstig ist, was nicht günstig ist. Deswegen, man wird sich bemühen. Ich habe gesagt, in der buddhistischen Lehre, Sati ist die Grundlage für richtige Unterscheidung, was Kushala ist und was Akushala ist. Wegen Sati, man übt was? Yonisho Manasikara. Was heißt Yonisho Manasikara? Die Aufmerksamkeit, die auf Realität basiert ist. Das ist Yonisho Manasikara. Ayonisho Manasikara heißt Aufmerksamkeit, die keine Wurzel in der Realität hat. Diese Yonisho Manasikara ist aufgrund von Sati. Ayonisho Manasikara ist aufgrund von Nicht-Sati. Wenn man Sati hat, dann weiß man, man soll nicht zugreifen. Warum soll man nicht zugreifen? Das bin ich, das gehört mir nicht. Und das ist vergänglich. Warum bin ich es nicht? Warum gehört es mir nicht? Weil es vergänglich ist. Wenn ich zugreife, werde ich leiden. Und das enthält schon Konzentration und Weisheit. Aber diese Weisheit ist noch nicht genug, um die Kleshas, die Unreinheiten des Geistes zu beseitigen. Dann nach Satibala kommt Sampajanya Bala, die Kraft von Wissensklarheit. Was passiert, wenn man Kraft von Wissensklarheit hat? Wenn der Geist hat Tendenz zu versenken, zu senken, nicht versenken. Was passiert? Ich muss ihn heben. Wie hebe ich ihn? Durch Wille. Wille kommt nicht alleine. Muss da Energie sein, Untersuchen von dem Objekt da sein. Wenn der Geist hat Tendenz auf sich aufregen, was mache ich? Loslasse ich den Geist? Loslassen kann nicht kommen, wenn ich nicht Konzentration habe, wenn ich nicht Entspannung und Klarheit habe, dann ist es kein Loslassen. So balanciere ich. Und wie kann ich balancieren? Indem ich Wissen, Klarheit, Kraft habe. Wenn ich nicht habe, wie kann ich balancieren? Und wenn ich so richtig balanciere, was bekomme ich? Jetzt haben wir erklärt, wie wird der Geist völlig beruhigt, ohne Schwankungen. Indem man ihn immer so biegt, dass man nicht zu viel Anstrengung anwendet und auch nicht zu wenig. Die Schriften sagen, so wie Ajaniya Ashwa, so wie Afghan Pferd. Afghan Pferd, wenn man die Ziege in Hand hat, er schon spürt, was man der Reiter will. So wird auch der Geist dann er galoppiert, wenn man braucht schneller, dann geht langsam, wenn man braucht keine Anstrengung, Ziegel zu ziehen. Wenn es kein guter Pferd ist, dann... Oh. So, gleichmäßige Anstrengung. Das ist Kraft von gleichmäßiger Anstrengung. Nicht Abhoga, nicht Anabhoga. Ich biege den Geist zu dem Objekt nicht mit zu viel Anstrengung, nicht mit zu wenig Anstrengung. Deswegen, wenn es zu Gewohnheit wird, dann Gewohnheit, Kraft, dann bin ich Meister von Samadhi. Und wenn ich Meister von Samadhi, Ideal von Mahayana ist, ich bleibe in Samsara, wegen Mitgefühl, und ich lerne nicht zu leiden wegen Weisheit. Deswegen wird sehr, sehr betont, Samadhi und Weisheit so ausgeglichen sein. Und das geschieht nur im Zustand von Samadhi. Na prima, es gibt viele andere Faktoren, aber das Wesentliche haben wir erklärt. Und es gibt viel zu üben, haben wir verstanden. Und aber wenn wir eine starke Motivation haben, wir können alles erreichen. Eine starke Motivation kommt von Klarheit. Wie erkenne oder merke ich den Unterschied der richtigen bzw. tiefen Versenkung und dem Einschlafen? Das ist natürlich sehr klar. In Vertiefung gibt es eigentlich Einschlafen. Der Geist ist vollkommen klar, so wie Sonne oder Mond, Vollmond. Und man kann nicht einschlafen, wenn man Sonne betrachtet. Das ist unmöglich. Aber es ist ein bisschen Schlafzustand ähnlich, weil im Schlaf man sich beruhigt und man, wenn man Versenkung übt, braucht man nicht so viel Schlaf. Der Buddha, obwohl es für uns unrealistisch erscheint, der Buddha schlägt den Mönchen vor, dass sie 4 Stunden schlafen. Ein Yama. Naja, dass sie, wenn man meditiert, ist kein Problem. Aber wenn man sich mit vielen Sachen beschäftigt, natürlich wird man nicht wohl lange leben können. Das geht nicht. Schlaf ist sehr wichtig für Gesundheit. Aber Versenkung ist wie Schlaf, aber Schlaf ähnlich, aber kein Schlaf, weil der Geist bleibt sehr, sehr klar. Wenn sich das Körpergefühl aufgelöst hat, worauf wird dann die Achtsamkeit gerichtet? Körpergefühl wird sich nicht vollkommen auflösen. Es bleibt im Hintergrund. Und Achtsamkeit ist nicht mit so tiefer Konzentration verbunden. Nur wenn man Meister ist von Samadhi, dann Nicht in dem Falle, wenn man so krumme Körper hat, so wie ich, aber in dem Falle von perfekten Yogi, der sich ganze Leben mit Asanas beschäftigt hat und keinen Unfall hatte und so weiter. Und auch mit Pranayama richtig beschäftigt hat. Er kann natürlich für lange Zeit den Körper vergessen, aber das ist nicht der Ziel der Meditation. Ziel der Meditation ist, den Körper zu verstehen, nicht vollkommen verlassen. Das ist der Unterschied zwischen buddhistischer Meditation und taoistischer Meditation. In China, die großen Taoisten haben Buddhisten kritisiert, dass sie nicht genug diese Vergessen von dem Körper üben. Aber die Buddhisten sagen, für uns Wichtigste ist nicht, Körper zu vergessen, für uns Wichtigste ist, Körper zu verstehen. Wenn man übt, um Körper zu vergessen, dann wird es natürlich taoistische Einstellung sein. Taoismus ist natürlich auch sehr gut. Ist das Gefühl der tiefen Versenkung gleichzusetzen mit dem Gefühl der vollkommenen Losgelöschtheit? Ja, es ist sehr ähnlich in dem vierten Dhyana und noch weiter, auch in den formlosen Objekten, Dhyana. Natürlich, man ist im Zustand von Glückseligkeit. Diese Glückseligkeit aber ist nicht auf angenehmen Gefühlen basiert, sondern auf neutralen Gefühlen. Und das ist sehr schwer zu verstehen. Auch wenn man sich Mühe gibt, deswegen der Buddha sagt immer, Jhana kann man nicht erklären, Nirvana kann man nicht erklären. Wenn man es erklären könnte, was würde passieren? Alle Leute würden sich mit Nirvana beschäftigen, aber es lässt sich nicht erklären. Man muss selbst erfahren. Und Nirvana ist ein Zustand, wo es nicht zu begehren gibt, zu begreifen gibt. Und das ist wünschloser Zustand. Aber für die weltlichen Menschen, wünschloser Zustand ist nicht ein gutes Zustand. Und in der vierten Dhyana, genauso in der Nirvana, gibt es neutrales Gefühl, weil es gibt nichts zu genießen in dem Sinne von dem Geiste. Deswegen, der Geist ist vollkommen in Ruhe. Es ist Glückseligkeit ohne Objekt. Sozusagen, dass man noch greifen kann. Und der vierte Dhyana ist genauso. Es bleibt nur Einspitzigkeit des Geistes und ein neutrales Gefühl. Dann, wenn Sie sich weiter mit Dhyanas beschäftigen, in der Yogacara-Tradition, wir erklären diese Glückseligkeit von vierter Dhyana als Glückseligkeit von Upeksha, von Gleichmut. Was ist Glückseligkeit von Gleichmut? Muss man selbst erleben. Das lässt sich nicht mit Worten erklären. Und Nirvana ist auch Glückseligkeit auf Gleichmut basiert. Was für Glückseligkeit auf Gleichmut? Wie kann man erklären? Ähnlich berauschend wie der Einnahme von Drogen. Was für eine Vorstellung ist das, ich weiß selbst nicht. Einnahme von Drogen ist Abhängigkeit. Nirvana ist Nirvana, weil es von nichts abhängig ist. Was bedeutet es, wenn seit der letzten Meditation der Körper unaufhörlich kribbelt und zittert? Naja, es bedeutet natürlich, dass es in dem Körper Spannung gibt. Wenn man nicht meditiert, diese Spannungen und diese Hindernisse kommen nicht zum Ausdruck. Wenn man meditiert, kommen alle möglichen Hindernisse zum Ausdruck. Dann man hat allmählich die Weisheit, wie man mit den Hindernissen umgehen soll. Wenn die Hindernisse zum Ausdruck kommen, hat man nicht die Weisheit. Und die Hindernisse sind da. Nur man ist nicht genug sensitiv, damit man sie klar unterscheidet. Deswegen Hindernisse, wenn man einmal ein Yogi wird, die Hindernisse sind die beste Schule. Eine bessere Schule gibt es nicht. Wenn man keine Hindernisse hat, das heißt, man hat nicht meditiert, aber die Hindernisse, indem man Fortschritte macht, werden feiner und feiner. Am Anfang werden sie grob, das haben wir erklärt, dann werden sie feiner und feiner und feiner. Wenn wir Buddha werden, dann sogar der Arahat hat Hindernisse nach der Mahayana-Lehre. Nur der vollkommene Buddha hat keine Hindernisse. Der Arahat hat auch seine Gewohnheiten. Ist damit die feinere Wahrnehmung, Empfindung oder Energien gemeint? Es ist gar nicht gemeint, wenn Körper zittert, braucht nicht, es kann natürlich mit feinerer Empfindung verbunden werden, aber wenn es mit feinerer Verbindung, dann diese Zittern natürlich wird anderes erscheinen. Es wird nicht unbedingt störend. Der Körper ist Vibration. Der Körper ist Vibration. Aber wenn es zu ohne Kontrolle zittert, das ist nicht unbedingt etwas mit Feinheit zu tun. Man kann auch diese, wie heißt es, Parkinson haben. Und das kann passieren, wenn man aufgeregt ist. Das passiert auch, dass Körper so zittert, nicht wahr? Aber das hat nicht mit Feinheit zu tun. Kann aber mit Feinheit zu tun haben. Aber es gibt keine Regeln. Wenn der Geist sehr sensitiv ist, wenn er aufgeregt ist, er kann zittern, aber dann, man lernt davon und es wird zu positiver Erscheinung umgewandelt. Aber wenn der Geist nicht fein ist, es wird nicht in positive Erscheinung gewandelt. Warum? Weil der Geist ist nicht fein. Der Geist, der fein ist, lernt von allen Erscheinungen, guten und schlechten. Das ist geschulter Geist. Ungeschulter Geist will nur gute Erscheinungen und versucht so wie möglich alle unangenehmen Erscheinungen gleich zu beseitigen. Aber das ist nicht Feinheit des Geistes. Was tue ich, wenn der Atem so fein wird, dass ich ihn nicht mehr wahrnehme? Wenn man in Versenkung hat und hat die verschiedenen Schritte zur Versenkung gemeistert hat, dann ist es natürlich möglich. Aber wenn es nicht Versenkung ist, wenn man nicht die Stufen, die zur Versenkung üben und die Vorbereitung, dann ist es Zustand von Faulheit. Objekt wird nicht klar. Ich habe gesagt, wenn man richtig meditiert, das Objekt muss sehr, sehr klar sein. Denn wenn Atmen verschwindet, er verschwindet nach dem Prozess von Verfeinerung, bis, wenn nicht dieser Prozess da ist und gleich verschwindet, das heißt, dass man die Klarheit des Objektes verloren hat. Und das ist keine gute Erscheinung. Ich habe gesagt, es kann passieren, wenn man besser konzentriert ist und nicht den Geist hütet. Man kann angenehmes Gefühl sein und dann der Geist senkt, wenn man ihn nicht hütet. Dann, obwohl man Konzentration hat, man fühlt sich wohl. Das ist nicht Shamatha, nicht Vipassana. Shamatha und Vipassana kann nur entstehen mit einem klaren Objekt. Wenn man über Atem meditiert, Objekt muss sehr, sehr klar sein. Wenn es sehr klar ist, wird es verfeinert. Wenn es verfeinert wird, durch die verschiedenen Stufen von Verfeinerung, dann natürlich verschwindet. Aber verschwindet nur die grobe Zeichnung. Diese Lebensenergie noch bleibt im Körper. Was ist genau der Unterschied zwischen Shamatha und Anapanasati-Meditation? Na, natürlich großer Unterschied. Anapanasati ist nur eine Methode, um Shamatha zu erreichen. Und es gibt so viele Methoden, um Shamatha zu erreichen. Wenn man Shamatha erreicht hat, dann ist man in Samadhi. Wenn man Anapana-Meditation übt, das heißt nicht, dass man in Samadhi ist. Wenn man bei Zählen ist, dann das heißt, dass man nicht, der Geist ist in vollkommener Ausgeglichenheit. Überhaupt nicht. Anapanasati ist nur eine von den vielen Methoden, wie man Shamatha erreichen kann.